Wir verließen das Flugzeug in Dulles und bestiegen die Einschienenbahn nach Columbia. Die abwechslungsreich gestalteten Häuser waren um einen See gruppiert und von Bäumen umgeben. Gleitstreifen verbanden die Häuser mit dem Zentrum, einer Kuppel in Wabenstruktur, die Läden, Schulen und Büros beherbergte. Wir hätten das geschlossene Transportband zu Mutters Wohnung nehmen können, zogen es jedoch vor, zu Fuß nebenher zu gehen. Die Luft war klar und kühl und roch nach Herbstlaub. In der transparenten Kunststoffröhre glitten Menschen an uns vorbei. Sie gaben sich alle Mühe, uns nicht anzustarren. Niemand öffnete auf unser Klingeln, aber ich hatte eine Magnetkarte, die mir Zutritt verschaffte. Mutter lag im Bett und schlief, also ließen Mary Gay und ich uns im Wohnzimmer nieder und lasen ein wenig. Plötzlich durchdrang ein heftiger Hustenanfall die Stille. Ich lief erschrocken zum Schlafzimmer hinüber und klopfte. »William, ich wusste nicht...« Ein erneuter Hustenanfall. »Komm herein, ich hatte keine Ahnung, dass du...« Sie lag halb aufgerichtet in den Kissen, umgeben von allerlei Medikamenten. Sie sah schlecht aus, eingefallen und blass. Sie zündete sich einen Joint an, der den Husten seltsamerweise ein wenig zu dämpfen schien. »Seit wann bist du hier? Ich habe nichts gehört.« »Erst seit ein paar Minuten. Wie lange geht das denn schon so?« »Ach, das ist nichts Ernstes, eine Erkältung, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, nachdem Rhonda abreiste, um ihre Kinder zu besuchen. In ein paar Tagen ist das wieder in Ordnung.« Sie begann wieder zu husten und nahm einen Schluck aus der Flasche mit dem roten Sirup, der neben ihrem Bett stand. Ihre Medikamente schienen alle rezeptfrei zu sein, das Zeug, das in der Werbung angepriesen wurde. »Warst du schon beim Arzt?« »Arzt? Um Himmels Willen, nein, Willy. Ich habe keine... Es ist nichts Ernstes, reg dich doch bitte nicht auf.« »Nichts Ernstes?« Sie war 84. »Ich bitte dich, Mutter.« Ich ging in die Küche, wo das Telefon stand, und bekam nach einigem Hin und Her eine Verbindung zum Krankenhaus. Ein unscheinbares Mädchen um die Mitte 20 tauchte im Monitorwürfel auf. »Schwester Donaldson, Ambulanz?« Ihr Lächeln war starr, ihre Freundlichkeit berufsmäßig. Die Miene, die heutzutage alle am Telefon aufsetzten. »Meine Mutter braucht dringend einen Arzt. Sie hat eine...« »Name und Nummer, bitte.« »Beth Mandela.« Ich buchstabierte den Familiennamen. »Was für eine Nummer?« »Die Versorgungsnummer natürlich.« Sie lächelte. Ich gab die Frage an meine Mutter weiter. »Sie sagt, sie hätte sie vergessen.« »Das ist halb so schlimm. Ich finde Ihre Unterlagen sicher auch so.« Sie wandte ihr Lächeln einer Tastatur zu und gab einen Code ein. »Beth Mandela?« Ihr Lächeln wirkte mit einem Mal spöttisch. »Sie wollen Ihr Sohn sein? Die Dame ist mittlerweile über 80.« »Hören Sie, das ist eine lange Geschichte. Sie braucht jetzt erstmal einen Arzt.« »Soll das ein Witz sein?« »Wie meinen Sie das?« Ein ersticktes Husten aus dem Schlafzimmer, quälender als die Anfälle zuvor. »Wirklich, es könnte äußerst ernst sein. Sie müssen...« »Aber ich bitte Sie, Mrs. Mandela steht schon seit 2310 auf Prioritätsstufe 0.« »Was zum Henker soll das nun wieder heißen?« »Sir!« Das Lächeln gefror. »Jetzt passen Sie auf. Stellen Sie sich mal vor, ich käme von einem fremden Planeten und beantworten Sie dann meine Frage, was bedeutet Prioritätsstufe 0?« »Von einem Fremden? Oh, ich kenne Sie.« Sie drehte den Kopf nach links. »Sonja, komm doch mal her. Du wirst nicht glauben, wer...« Ein zweites Gesicht drängte sich in den Monitor, eine fade Blondine mit dem gleichen einstudierten Lächeln wie ihre Kollegin. »Erinnerst du dich? Heute Morgen im Fernsehen.« »Ja, aber klar«, rief die Blondine, »einer der Raumsoldaten. Hey, das ist mega, echt mega.« Der Kopf verschwand wieder. »Tut mir leid, Mr. Mandela«, sagte sie mit übertriebener Herzlichkeit. »Kein Wunder, dass Sie sich nicht auskennen, aber es ist alles ganz einfach.« »Ich höre.« »Es hängt mit dem allgemeinen Kranken- und Pflegeversicherungssystem zusammen. Mit 70 erhält jeder automatisch einen Einstufungsbescheid aus Genf.« »Was wird da eingestuft?« Aber ich kannte die brutale Antwort bereits. »Nun, die Prioritätsstufe gibt Auskunft darüber, welche medizinische Behandlung einem älteren Menschen zusteht. Sie richtet sich im Allgemeinen danach, wie wichtig eine Person für die Gesellschaft ist. Stufe 3 entspricht der Versorgung eines Normalbürgers. Bei Stufe 2 werden lebensverlängernde Maßnahmen gestrichen.« »Und bei Stufe 0 wird jegliche Behandlung gestrichen.« »Ganz recht, Mr. Mandela.« Und in ihrem Lächeln war nicht ein Schimmer von Mitgefühl oder Verständnis. »Danke.« Ich unterbrach die Verbindung. Mary Gay stand hinter mir, mit entsetzter Miene und Tränen in den Augen. Ich fand in einem Sportartikelgeschäft ein Sauerstoffgerät für Bergsteiger, und ein Typ, den ich in einer Bar in Washington traf, besorgte mir sogar einige Schwarzmarkt-Antibiotika. Aber Mutters Zustand hatte sich so verschlechtert, dass ihr meine laienhafte Behandlung nicht mehr helfen konnte. Sie lebte noch 4 Tage. Die Leute vom Krematorium trugen das gleiche mechanische Lächeln im Gesicht wie die Krankenschwester. Ich versuchte, meinen Bruder Mike auf dem Mond zu erreichen, aber die Telefongesellschaft nahm den Anruf erst entgegen, nachdem ich einen Vertrag unterzeichnet und eine Kaution von 25.000 K gestellt hatte. Ich musste eine Überweisung von Genf veranlassen. Der Papierkram dauerte einen halben Tag. Endlich kam ich zu ihm durch. »Mutter ist tot«, sagte ich ohne Umschweife. Die Radiowellen brauchen 1,5 Sekunden, um zum Mond zu gelangen, und kamen 1,5 Sekunden später zu mir zurück. Er zuckte zusammen und nickte dann langsam. »Das überrascht mich nicht. Wann immer ich in den letzten 10 Jahren auf die Erde zurückkehrte, fragte ich mich, ob sie noch am Leben sein würde. Wir hatten beide nicht genug Geld, um dauernd in Verbindung zu bleiben. Ein Brief vom Mond zur Erde kostete 100 K Porto, zuzüglich 5.000 K Steuern. Solche Gebühren entmutigten jeden, Kontakt zu Leuten zu halten, die von der UNO als ein Haufen leider unentbehrlicher Anarchisten betrachtet wurden. Wir trauerten eine Weile gemeinsam, dann sagte Mike, »Willy, du wirst inzwischen selbst bemerkt haben, dass die Erde nicht das Richtige für dich und Mary Gay ist. Warum kommt ihr nicht zum Mond? Hier auf Luna gilt der Mensch noch etwas und wird nicht mit 70 aus einer Luftschleuse gestoßen.« »Dazu müssten wir uns wieder bei der UNAS verpflichten.« »Das stimmt, aber ihr hättet keine Kampfeinsätze mehr. Wie es heißt, benötigen sie euch vor allem als Ausbilder. Du könntest in deiner Freizeit studieren, deine Physikkenntnisse auf den neuesten Stand bringen, vielleicht sogar irgendwann in der Forschung arbeiten.« Wir unterhielten uns noch kurz, insgesamt 3 Minuten. Ich bekam 1.000 K zurück. Mary Gay und ich diskutierten die ganze Nacht. Vielleicht hätte unsere Entscheidung anders ausgesehen, wenn wir nicht in dieser Wohnung gewesen wären, umgeben von den Erinnerungen an Mutters Leben und Tod. Aber als der Morgen heraufzog, hatte sich die stolze, anspruchsvolle und gepflegte Schönheit von Columbia in etwas Düsteres, Bedrohliches verwandelt. Wir packten unsere Sachen, ließen unser Geld auf die Tyco Credit Union überweisen und nahmen die Einschienenbahn zum Kap. »Falls es Sie interessiert, Sie sind nicht die einzigen Kriegsteilnehmer, die wieder einsteigen wollen.« Der Typ im Rekrutierungsbüro war ein drahtiger Leutnant von unbestimmtem Geschlecht. Ich warf im Geist eine Münze und entschied mich für weiblich. »Nach neuestem Stand haben sich noch 9 Leute außer Ihnen gemeldet«, sagte sie in ihrem heiseren Tenor. »Alle wollten auf den Mond. Vielleicht treffen Sie ein paar alte Freunde wieder.« Sie schob 2 einfache Formulare über den Tisch. »Unterzeichnen Sie hier und Sie sind wieder dabei, als Leutnants.« Die Formblätter enthielten das Ersuchen, wieder in den aktiven Dienst übernommen zu werden. Wir waren genau genommen nie aus der Armee entlassen worden, da sie inzwischen die Wehrpflicht drastisch ausgeweitet hatten, befanden uns derzeit aber im Wartestand. Ich sah mir den Antrag genau an. Ja, da steht nichts von den Garantien, die man uns auf Sterntor zusicherte. »Das ist sicher nicht nötig. Die Armee wird...« »Ich halte es aber für nötig, Leutnant.« Ich gab ihr das Formular ohne Unterschrift zurück. Mary Gay folgte meinem Beispiel. »Einen Augenblick, ich lasse das überprüfen.« Sie verließ ihren Platz und verschwand in einem Nebenraum. Nach einer Weile hörten wir das Rattern eines Druckers. Sie brachte die gleichen Formulare zurück, allerdings mit einem Zusatz unter unseren Personalien. Art des Einsatzes, Kampfausbilder. Und Einsatzort, Luna, nach eigener Wahl. Wir wurden ärztlich untersucht und bekamen neue Kampfanzüge verpasst, regelten unsere finanziellen Angelegenheiten und fanden uns einen Tag später an Bord eines Shuttle wieder. Wir legten einen Zwischenstopp auf Earthport ein und genossen ein paar Stunden die Schwerelosigkeit der Satellitenstation, ehe wir zum Mond weiterflogen. Die Landung erfolgte auf dem Stützpunkt Grimaldi. An die Tür des Quartiers für durchreisende Offiziere hatte ein Witzbold die Worte gekritzelt: »Wenn ihr hier eintretet, lasst jede Hoffnung fahren.« Wir fanden die 2-Bettkammer, die man uns zugewiesen hatte, und zogen uns eben zum Essen um, als jemand klopfte. »Post für Sie, Sirs.« Ich öffnete und der Feldwebel, der vor der Tür stand, nahm Haltung an und salutierte. Ich schaute ihn einen Moment lang verwundert an, bis mir einfiel, dass ich jetzt Offizier war. Ich erwiderte den militärischen Gruß. Der Mann reichte mir zwei identische Faxe, von denen ich eines an Mary Gay weitergab. Wir schnappten gleichzeitig nach Luft. Befehl. Die nachfolgend angeführten Personen: Mandela William, Leutnant, und Potter Mary Gay, Leutnant, werden hiermit versetzt nach Leutnant Mandela, Sterntor, Leutnant Potter, Sterntor. Aufgabenbeschreibung: Infanteriezugführer Operation TET 2. Die oben genannten Truppenangehörigen haben sich unverzüglich beim Transportbataillon Grimaldi zu melden, das die Passage nach Sterntor in die Wege leiten wird. Befehlsausgabe Sterntor, 20. August 2319, durch Generalstabskommandant. »Die haben keine Zeit verloren, was?« sagte Mary Gay bitter. »Muss ein stehender Befehl sein. Die Einsatzzentrale ist Lichtwochen entfernt. Kein Mensch kann dort wissen, dass wir uns zurückgemeldet haben.« »Und was ist mit unseren...« Sie sprach den Satz nicht zu Ende. »Mit unseren Garantien?« »Nun, sie gaben uns genau das, was wir wollten. Sie vergaßen nur zu erwähnen, dass wir unsere Traumjobs nicht länger als eine Stunde behalten würden.« »Das ist ein ganz gemeiner Trick.« Ich zuckte mit den Achseln. »Hast du vom Militär was anderes erwartet?« Aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass wir endlich wieder heimflogen. Dritter Teil. Leutnant Mandela. 2324 bis 2689 nach Christus. Augen zu und durch. Ich sah dabei meinen Zugfeldwebel St. Esteban an, obwohl ich mehr zu mir selbst sprach. Ja, bestätigte er so laut, dass die Umstehenden mithören konnten. Wenn wir es nicht sofort schaffen, geht das Ding in die Hose. Das kam gelassen, nüchtern. Eine Folge der Drogen. Collins und Halliday kamen auf mich zu. Die beiden Mädels hielten ungeniert Händchen. »Leutnant Mandela?« begann Collins. Ihre Stimme schwankte. »Können wir uns noch kurz verabschieden?« »Höchstens eine Minute«, entgegnete ich eine Spur zu schroff. »Tut mir leid, aber in 5 Minuten ist Abmarsch.« Ich schaute dem Paar nach und sie taten mir echt leid. Keine von ihnen hatte Kampferfahrung, aber sie wussten so gut wie alle anderen, wie schlecht ihre Chancen standen, jemals wieder zusammen zu sein. Sie drückten sich in eine Ecke, flüsterten und tauschten Zärtlichkeiten aus. Mechanisch, ohne Leidenschaft und ohne Trost. Die Augen der kleinen Collins glänzten feucht, aber sie weinte nicht. Halliday starrte nur düster geradeaus. Sie war normalerweise die weitaus hübschere der beiden, aber nun, da ihr die sprühende Lebendigkeit fehlte, erinnerte sie an eine Marionette. Ich hatte mich in den Monaten seit dem Verlassen der Erde an den Anblick von Lesben gewöhnt und störte mich auch nicht mehr daran, dass dadurch die Partnerwahl ganz schön eingeschränkt wurde. Nur wenn ich Männer zusammensah, hatte ich immer noch ein komisches Gefühl. Ich zog mich aus und stieg rückwärts in den wie eine Muschelschale aufgeklappten Anzug. Die neuen Modelle waren reichlich kompliziert, mit all ihrer raffinierten Biometrik und Trauma-Erstversorgung. Aber es lohnte sich, die Geräte anzuschließen, falls man nur teilverstümmelt wurde. In diesem Fall konnte man sich mit einer ansehnlichen Pension und eindrucksvollen Prothesen zur Ruhe setzen. Es war sogar die Rede von einer völligen Regeneration, zumindest wenn es um den Ersatz von Armen und Beinen ging. Hoffentlich kriegten sie die Methode bald in den Griff, ehe Heaven mit unvollständig zusammengestückelten Veteranen überfüllt war. Heaven war unser neuer Reha-Planet. Ich beendete den Check und der Anzug schloss sich von selbst. Wieder biss ich die Zähne zusammen und wartete auf den Schmerz, der kommen musste, wenn sich die Sensoren und Schläuche in den Körper bohrten. Er kam nie. Neuraler Bypass und Konditionierung. Statt der 1000 Nadelstiche spürte man schlimmstenfalls ein vages Unbehagen. Collins und Halliday stiegen endlich in ihre Anzüge. Da die anderen so gut wie startklar waren, nutzte ich die Gelegenheit, um kurz in den Umkleideraum des 3. Zuges zu gehen und wieder einmal Abschied von Mary Gay zu nehmen. Auch sie war fertig und kam mir schon entgegen. Wir gingen auf Helmkontakt, anstatt den Funk einzuschalten. Zumindest eine Spur von Privatsphäre. »Alles okay, Mädchen?« »Alles okay«, bestätigte sie. »Ich habe meine Pille genommen.« »Tja, glückliche Zeiten.« Ich hatte ebenfalls so ein Ding eingeworfen. Angeblich machten sie optimistisch, ohne das Urteilsvermögen zu trüben. Ich musste damit rechnen, dass es die meisten von uns erwischen würde, aber es ging mir nicht übermäßig nahe. Schläfst du heute Nacht mit mir? Wenn wir beide überleben, ja, meinte sie sachlich. Auch dafür muss ich noch eine Pille nehmen. Sie rang sich ein Lächeln ab. Zum Schlafen, meine ich. Wie kommen deine Neuen zurecht? Du hast insgesamt 10, oder? 10, ja. Alles soweit okay. Sind gedopt mit einer Vierteldosis. Meine ebenfalls, damit sie locker bleiben. Genau genommen war St. Esteban der einzige Kriegsveteran in meinem Zug, außer mir natürlich. Die 4 übrigen Unteroffiziere dienten zwar schon länger in der UNAS, hatten aber keine Kampferfahrung. Der Lautsprecher an meinem Wangenknochen knisterte und Kommandant Cortez sagte, »Noch 2 Minuten, lassen Sie die Leute antreten.« Wir trennten uns und ich musterte meine Schar mit einem kritischen Blick. Offenbar waren alle mit ihren Anzügen zurechtgekommen. Ich gab den Befehl zum Antreten und dann warteten wir. Die Zeit schien sich ewig hinzudehnen. »Okay, Sie können umsteigen.« Er hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen. Da öffnete sich die Tür vor mir. Der Umkleideraum, der zugleich als Schleuse diente, war bereits ausgepumpt worden, und ich führte meine Männer und Frauen durch den Andock-Korridor zum Landefahrzeug. Diese neuen Schiffe waren potthässlich. Ein offenes Gittergestell mit Bügeln, die uns in den Sitzen festhielten, mit schwenkbaren Lasern im Bug und im Heck, sowie kleinen Tachyonenantrieben unterhalb der Bordkanonen. Alles voll automatisiert. Die Maschine sollte uns so rasch wie möglich im Kampfgebiet absetzen, um gleich darauf durchzustarten und den Gegner mit Störfeuer zu bestreichen. Eine Wegwerfdrohne, zum einmaligen Einsatz bestimmt. Die Rückkehrfähre, die später die Überlebenden einsammeln würde, parkte dicht daneben und sah wesentlich komfortabler aus. Wir schlossen die Bügel und das Landefahrzeug löste sich mit 2 kurzen Stößen aus den Steuerdüsen von der Sangre y Victoria. Dann zählte eine blecherne Stimme von 10 bis 0 und wir schossen mit 4G-Beschleunigung in die Tiefe. Der Planet, dem wir noch nicht mal einen Namen gegeben hatten, war ein schwarzer Gesteinsklumpen im All, weit entfernt von einem Zentralgestirn, das ihm Wärme oder Licht hätte spenden können. Anfangs sah man ihn nur, weil er ein paar Sterne im Hintergrund verdeckte, aber als wir näher kamen, konnten wir schwache Unterschiede in der Schwärze seiner Oberfläche erkennen. Wir gingen in der Hemisphäre nieder, die vom Stützpunkt der Taurier aus nicht zu sehen war. Unsere Aufklärer hatten herausgefunden, dass sich ihr Lager im Zentrum einer flachen Lavaebene von mehreren Kilometern Durchmesser befand. Im Vergleich zu anderen taurischen Außenposten, welche die UNAS aufgestöbert hatte, war es reichlich primitiv, aber wir konnten nicht davon ausgehen, dass unsere Annäherung unbemerkt bleiben würde. Deshalb war geplant, dass wir schräg vom Horizont her einfielen, 4 Schiffe, die gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen auf den Stützpunkt zusteuerten, etwa 15 Kilometer vom Ziel entfernt, wie verrückt abbremsten, im Zentrum landeten und losballerten, falls die Überraschung glückte. Deckung gab es nämlich keine. Aber das machte mir natürlich keine Sorgen. Vage geisterte der Gedanke durch mein Hirn, dass es vielleicht besser gewesen wäre, die Pille nicht zu nehmen. Etwa 1 Kilometer oberhalb des Planeten gingen wir in den Horizontalflug über. Da wir weit schneller waren als die Fliehkraft des Gesteinsbrockens, mussten wir ständig den Kurs korrigieren, um nicht ins All hinauszuschießen. Die Landschaft huschte grau verschwommen unter uns vorbei. Der Tachyonenantrieb, der von unserer in seine eigene Realität glitt, verbreitete eine schwache Pseudo-Cherenkov-Strahlung. Etwa 10 Minuten glitt und holperte die plumpe Konstruktion abwechselnd durch die Gegend. Dann kam ein Feuerstrahl aus dem Bremstriebwerk im Bug, und wir wurden in unseren Anzügen vorwärts gerissen, dass uns die Augen aus den Höhlen traten. »Fertig machen zum Ausstieg«, befahl die weiblich klingende Maschinenstimme. 5, 4. Die Schiffslaser begannen zu feuern, Millisekundenblitze, die das Land unter uns in ein flickerndes Stroboskoplicht tauchten. Wir erspähten ein pockennarbiges Chaos, zerrissen von Spalten und übersät von schwarzen Felsbrocken. Es kam näher, war nur noch wenige Meter unter uns. Wir sanken, wurden langsamer. 3. Weiter kam die Stimme nicht. Ein viel zu greller Blitz zerriss das Dunkel, und ich sah den Horizont wegkippen, als das Heck des Schiffs plötzlich nach unten sackte. Im nächsten Augenblick krachte es in den Boden, und wir überschlugen uns. Maschinenteile und zerstückelte Menschen flogen umher. Es war schrecklich. Wir schlitterten und schlingerten durch die Gegend, bis wir endlich zum Stillstand kamen. Ich versuchte, mich zu befreien, aber auf meinem Bein lastete das Gewicht der Maschine. ein quälender Schmerz und ein trockenes Knacken, als ein Längsträger mir das Bein abquetschte. Mit einem schrillen Pfeifen entwich die Luft aus meinem aufgeplatzten Anzug. Dann schaltete sich knack die Trauma-Automatik ein. Der Schmerz wurde unerträglich und hörte plötzlich auf. Ich rollte unter dem verbogenen Schiffsrumpf hervor, und aus meinem Beinstumpf quoll Blut, das glänzend schwarz auf dem stumpfschwarzen Gestein festfror. Ich hatte einen metallischen Geschmack im Mund. Ein roter Nebel hüllte alles ein, nahm das Braun von Flussschlamm und dann von Lehm an, und ich verlor das Bewusstsein, während die Pille in mir dachte, ist doch alles nicht so schlimm. Der Anzug ist so beschaffen, dass er nur die Körperteile abklemmt, die nicht mehr zu retten sind. Verliert man den Teil eines Armes oder Beins, dann schließt sich eine von 16 rasiermesserscharfen Irisblenden mit der Kraft einer hydraulischen Presse um das verletzte Glied, schneidet es sauber ab und versiegelt den Anzug, noch ehe es zu einer explosiven Dekompression kommen kann. Danach kauterisiert die Traumaautomatik den Stumpf, ersetzt den Blutverlust und pumpt den Verwundeten mit Medikamenten voll, die den Schock dämpfen und Glücksgefühle erzeugen. Auf diese Weise stirbt man ohne Schmerzen oder wird, falls die Kameraden die Schlacht gewinnen, geborgen und ins Schiffslazarett gebracht. Wir hatten diese Runde für uns entschieden, während ich vor mich hindämmerte, in dunkle Watte eingehüllt. Als ich zu mir kam, lag ich im überfüllten Schiffslazarett, mitten in einer langen Reihe von Feldbetten, als einer von denen, die zu 3/4 oder weniger von den Lebenserhaltungssystemen ihrer Anzüge gerettet worden waren. Die beiden Schiffsärzte, die im Lichtkegel der Operationstische standen, waren so in ihre Blutrituale vertieft, dass sie uns keines Blickes würdigten. Ich blinzelte in den grellen Schein und beobachtete sie lange. Das Blut auf ihren grünen Kitteln sah wie Schmieröl aus, und die von Bandagen umwickelten Gestalten erinnerten an sonderbar weiche Maschinen, die sie reparierten. Aber die Maschinen stöhnten im Schlaf und schrien, und dann murmelten die Mechaniker beschwichtigend, während sie ihre ölverschmierten Werkzeuge schwangen. Ich beobachtete und schlief, und wenn ich die Augen wieder aufschlug, war ich meist wieder an einem anderen Ort. Schließlich erwachte ich in einem ganz normalen Krankenzimmer. Ich war festgeschnallt, gespickt mit Biosensorelektroden und erhielt durch eine Sonde Nährflüssigkeit. Von Ärzten oder Pflegern keine Spur. Aber in der Koje neben mir schlief Mary Gay. Ihr rechter Arm war oberhalb des Ellbogens amputiert. Ich weckte sie nicht auf, sondern betrachtete sie lange und versuchte, meine Gefühle zu ordnen, versuchte die Nachwirkungen der Glücksdrogen zu verdrängen. Ich empfand beim Anblick ihres Armstumpfs weder Mitleid noch Ekel. Ich bemühte mich, erst die eine und dann die andere Reaktion zu erzwingen, aber das klappte nicht. Es war, als hätte ich Mary Gay nie anders gekannt. Drogen, Konditionierung oder Liebe? Ich musste abwarten und sehen, was sich ergab. Plötzlich schlug sie die Augen auf, und ich begriff, dass sie wohl schon seit einer Weile wach gewesen war, dass sie mir Zeit zum Nachdenken gelassen hatte. »Hallo, kaputtes Ding«, begrüßte sie mich. »Wie fühlst du dich?« Intelligente Frage. Sie legte einen Finger an die Lippen und küsste ihn. Eine vertraute Geste. »Ganz schön blöd und benommen, aber froh, dass meine Soldatenzeit zu Ende ist.« Sie lächelte. »Weißt du schon Bescheid? Sie schicken uns nach Heaven.« »Nein, aber ich dachte mir schon, dass sie uns entweder dorthin oder auf die Erde schaffen würden.« »Heaven wird besser sein.« Das war nach unseren Erfahrungen keine Kunst. Ich wollte nur, wir wären endlich dort. »Wie lange dauert es denn noch?« Sie wandte sich ab und starrte zur Decke. »Schwer zu sagen. Du hast noch mit niemandem hier gesprochen.« »Nein, ich bin eben erst aufgewacht.« »Es gibt eine neue Anweisung, die man uns wohlweislich verschwiegen hat. Die Sangre Victoria soll insgesamt 4 Missionen durchführen. Wir müssen weiterkämpfen, bis alle 4 abgeschlossen sind, oder bis wir so hohe Verluste erlitten haben, dass unsere Erfolgsaussichten verschwindend gering sind.« »Und wann wäre das der Fall?« »Das frage ich mich auch. Wir haben bereits jetzt ein gutes Drittel der Einsatzkräfte verloren, und dennoch sind wir auf dem Weg nach Aleph 7, Trophäenjagd.« So nannten wir Operationen, bei denen es in erster Linie darauf ankam, taurisches Gerät zu erbeuten und, wenn möglich, ein paar Gefangene zu machen. Ein kurzes Klopfen, und Dr. Foster kam hereingeschossen. Er hob in gespieltem Entsetzen die Hände. »Ha, noch immer in getrennten Betten! Mary Gay, ich dachte, ihre Genesung wäre schon weiter gediehen.« Foster war in Ordnung. Obwohl er selbst aus Überzeugung schwul war, begegnete er Heterosexualität mit lächelnder Toleranz. Er untersuchte erst Mary Gays Stumpf und dann meinen. Dann steckte er uns Thermometer in den Mund, so dass wir nicht sprechen konnten. Als er wieder das Wort ergriff, war er sachlich und sehr ernst. »Ich muss Ihnen nichts vormachen. Sie sind bis an den Rand mit Glücksdrogen vollgepumpt, und der Verlust Ihrer Gliedmaßen wird Sie nicht stören, bis wir das Zeug absetzen. Um mir selbst die Arbeit zu erleichtern, werde ich das erst tun, wenn Sie Heaven erreicht haben. Ich muss mich um 21 Amputierte kümmern, das reicht. Ich kann nicht auch noch 21 Psychosen behandeln. Genießen Sie Ihren inneren Frieden, solange Sie ihn haben. Sie beide ganz besonders, da Sie vermutlich zusammenbleiben wollen. Die Prothesen, die man Ihnen auf Heaven anpassen wird, dürften optimal funktionieren. Aber wann immer Mary Gay Ihr künstliches Bein ansieht oder Sie Mary Gays künstlichen Arm ansehen, werden Sie denken, wie gut doch der andere im Vergleich zu Ihnen selbst dran ist. Kann sein, dass Sie sich nach einer Woche gegenseitig an die Gurgel gehen oder dass Sie für den Rest des Lebens mürrisch nebeneinander herleben. Vielleicht gelingt es Ihnen aber auch, über die Sache hinwegzukommen. Versuchen Sie, einander Kraft zu geben. Aber machen Sie sich nichts vor, wenn es nicht klappen sollte. Er trug die Thermometerwerte in eine Tabelle ein. Der Onkel Doktor weiß, was am besten für Sie ist, auch wenn er nicht Ihren Moralbegriffen entspricht. Er klopfte mir aufmunternd auf die Schulter, wiederholte die freundliche Geste bei Mary Gay und wandte sich zum Gehen. An der Tür drehte er sich noch einmal um. In etwa 6 Stunden erreichen wir ein Kollapsarfeld. Eine der Schwestern wird sie zu den Tanks bringen. Wir begaben uns in die Tanks, die um einiges bequemer und sicherer als die alten Ein-Mann-Beschleunigungsschalen waren, und sanken in das Kollapsarfeld von TED 2. Gleichzeitig begannen wilde Ausweichmanöver mit 50 G, die uns vor feindlichen Kreuzern schützen sollten, als wir eine Mikrosekunde später in der Nähe von Aleph 7 wieder auftauchten.